Wir brachten den ersten Teil des Hörspiels »Die unendliche Geschichte« nach dem gleichnamigen Buch von Michael Ende. In der Bearbeitung von Anke Beckert. Die Mitwirkenden waren Erzähler Harald Leibniz, Bastian Clemens Kleiber, Atreju Matthias von Stegmann, Fuchur Horst Breitenfeld, die kindliche Kaiserin Uli Philipp, Koriander Gerd Günther Hoffmann, Ujulala, Helga Anders, Gmork, Horst Sachtleben, Morla, Hanne Wieder, Igramul, Franz Rudnick, Artax, Karl Renar, Kairon, Günther Sauer, der Alte vom wandernden Berge, Wolfgang Büttner. Ton und Technik Günter Hess, Michaela Haug und Uta von Reken. Assistenz Alexander Malachowski. Musik Frank Duval. Regie Anke Beckert. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1981.